1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Heute feste Themennacht bei uns und das Thema heute Nacht heißt eine verhängnisvolle Nacht. Ich möchte gerne mit euch sprechen über die dramatischste Nacht in eurem Leben. Also eine Nacht, in der wirklich etwas ganz Gravierendes passiert ist. Ein Unfall, ein Unglück, ein Todesfall, eine Gewalttat. Was auch immer. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Eine verhängnisvolle Nacht. Und zu diesem Thema hat angerufen die Marion und Marion ist 44. Guten Morgen, Marion. Ja, hallo, guten Morgen. Marion, was war deine verhängnisvolle Nacht? Ja, also das war 2003, da ist meine Tochter geboren und ja, dann mit 4 Monaten, also ich hatte sie gerade nachts gestillt und hatte sie dann ja so bei mir liegen gelassen, weil ich war auch müde und wollte sie jetzt auch gar nicht so zurück ins Bett bringen. Und ja, dann sind wir beide wieder so eingeschlafen nach dem Stillen und dann fing sie plötzlich ganz doll an zu schreien und also wirklich auch so panisch. Mhm. Und ja, dann sank sie in sich zusammen und dann lief sie blau an und dann merkte ich, dass sie irgendwie also nicht mehr atmet. Und ja, da habe ich so in meiner Not, habe ich sie dann so hochgenommen und bin mit ihr dann immer so durchs Wohnzimmer gehüpft, wo ich dann auch übernachtet hatte. Mhm. Und immer so Lieder gesungen, weil ich dachte, ach, die ist bestimmt jetzt irgendwie einfach nur so ein bisschen müde. Und also ich war ja auch so ganz geschockt. Ich habe jetzt einfach gedacht, das würde jetzt genügen, aber das reichte nicht. Sie wurde also wirklich immer schwerer über meiner Schulter. Und dann merkte ich so, oh, jetzt muss ich irgendwie was anderes noch machen. Und ich habe dann, also ich bin Krankenschwester und ich hatte dann auch so, ja, habe dann so gedacht, gut, was bei Erwachsenen irgendwie vielleicht helfen kann, das kann ich jetzt vielleicht ja auch bei dem Baby schaffen. Und habe dann sie reanimiert. Ja. Ja, also, dann, also so. Durch, wie hast du das gemacht bei so einem also kleinen Kind? Wie macht man das bei ja, so das, also ich habe das wohl intuitiv dann richtig gemacht, weil ich dachte, ich kann das ja nicht so machen wie bei Erwachsenen. Ja. Und habe dann so also einfach so durch die Nase, also Mund und Nase in den Mund genommen so und gepustet und ein bisschen Luft reingepustet, ganz zart. Ja, und dann habe ich auch so eine Herzmassage gemacht, eine ganz leichte, nur mit dem Daumen so ein bisschen. Wie gut, dass du Krankenschwester warst, da hast du ein gewisses Gefühl dafür gehabt wahrscheinlich. Ja. Ja, und dann? Ganz genau. Und ja, und dann hatte ich das Gefühl, da kommt wieder so ein bisschen was. Und aber ich kriegte das nicht so richtig hin. Und ich habe dann so in meiner Panik auch noch meinen Mann gerufen und gerufen, der, oh, schnell Krankenwagen. So. Der schlief im anderen Zimmer? Der schlief im anderen Zimmer, weil er am nächsten Tag wieder früh hoch musste. Ja. Und ja, ich habe dann, also ja, hat er dann auch Krankenwagen gerufen, aber das dauert, man hat das Gefühl, es dauert Stunden, bis die kommen. Und also richtig wieder bekam ich sie noch nicht und erst als sie eintrafen, da fing sie dann so an zu röcheln. Ja, und dann bin ich mitgefahren und die sagten mir dann, also wirklich auch im Krankenhaus, also wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre sie tot gewesen. Also sie, das heißt, im Krankenhaus hat man sie dann wirklich richtig wiederbeleben können? Ja, genau. Was war denn da passiert? Also sie hat so ein, das nennt man so einen Reflux gehabt. Da wusste ich auch noch nicht, dass es sowas gibt. Ich hatte sie gestillt und dann hat sich im Magen so eine Luftblase gebildet. Also deswegen sollen die die Babys ja auch immer so ein Bäuerchen machen, damit die Luft rauskommt. Und das hatte ich jetzt aber so gar nicht, weil sie das auch immer so ganz gut so losgeworden war. Und naja, und dann hat sich diese Luftblase gebildet und hat sich dann hochgedrückt, die Speiseröhre hoch mit der Milch so und hat dann so ein Vagusreiz ausgelöst, also so ein, was dann zum Atemstillstand geführt hat. Das kannte ich vorher auch alles noch gar nicht so. Also, ja. Also mein Gott, wenn du es nicht gemacht hättest, wie du es gerade gesagt hast, wäre die Kleine in deinen Armen oder auf deinem Arm gestorben. Ganz genau, ja. Das ist wirklich eine verhängnisvolle Nacht, die wiederum mal dann ein gutes Ende gefunden hat. Ja, ganz genau. Also zumal ich ja auch, ich hatte vorher auch 4 Fehlgeburten und ich bin also wirklich auch, es also war so ein ganz dolles Wunschkind auch und ich war so froh, oh, endlich habe ich ein Baby und endlich alles gut und dann kam das. Boah, aber da muss man ja in dem Moment, als die Kleine anfängt zu schreien, wie du es gerade erzählt hast, schon in Panik geraten. Ja, bin ich auch. Also ja. Ist mir wirklich alles entgleist. Also mhm. Erstmal, aber man sammelt doch wirklich alles zusammen. Und es ist alles gut gegangen. Sie hat keine nachhaltigen Schäden. Ja, davon. Das hatte man da eben auch noch untersucht im Krankenhaus, ob sie jetzt irgendwie durch Sauerstoffmangel noch irgendwie Gehirnschäden hat. Ja. So mit dem EEG und so. Aber hatte sie nicht. Also wir haben dann noch 1,5 bis 2 Jahre so einen Monitor gehabt am Bett. Und also es hat auch 2-mal Alarm geschlagen, aber im Grunde nur, weil sich die Herzfrequenz verändert hat durch das Wachstum. Heute ist sie 8 Jahre alt und fit und gesund. Ja, total fit. Und ich habe jetzt auch noch einen Sohn, der ist 2 und hatte da auch noch mal Angst, dass das passieren könnte, ne? Ja. Habe ich so aber auch noch nie gehört. Nee. Und selbst du als Krankenschwester hattest das nicht gehört? Nee, habe ich noch nie gehört, nee. Wie lange musste die Kleine dann noch im Krankenhaus bleiben? 3 Tage waren wir zusammen im Krankenhaus. Aber dann... Hat doch wirklich gebangt da auch, ne? Ja, aber da ging es dann schon die ganze Zeit sehr gut. Ja. Ja, aber dann, wenn sie dann nach Hause, als sie dann nach Hause gekommen ist... Da hatte ich Angst. Ja, dann hast du sie ja wahrscheinlich wie ein rohes Ei behandelt und nur beobachtet. Ja, ich hatte auch dann, also ich selbst habe dann auch Angstzustände gekriegt, leider. Mhm. Also noch so ein paar Wochen bis und Monate und es stellte sich auch raus, ich hatte dann eine posttraumatische Belastungsstörung. Ja. Also es kam so eins aufs andere. Ja. Das hat mich doch auch ganz schön geprägt. Das glaube ich. Aber ist natürlich auch eine gravierende und letztendlich auch wieder eine schöne Geschichte. Ja, ganz genau. Wenn du es hinterher dem Kind mal erzählen kannst, wenn sie es richtig versteht. Wow, 2003, ja. Marion. Ja. Das war eine gravierende Nacht. Das aber ist mir klar. Also, Gut, dass alles gut ausgegangen ist. Ja, danke. Ich auch. Danke für deinen Anruf. Ja, gerne. Tschüss Marion. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, zwischendurch eine Information, die nicht so schön ist und die nicht so gut ausgegangen ist. Vor 2 Tagen hatten wir ja in der Sendung, am Ende der Sendung, unsere Kathi. Und Kathi stand kurz vor der Führerscheinprüfung, vor der theoretischen. Die erste, wenn ich mich recht erinnere, war schon den Bach runtergegangen und sie zitterte, klappt denn nun die nächste, also am nächsten Tag. Leider, muss ich euch verkünden, hat Kathi die Prüfung nicht bestanden. Aber sie kann in 2 Wochen die Prüfung erneut nachholen und sie hat gesagt, dass sie uns auf dem Laufenden hält und wir halten euch dann auf dem Laufenden und wir drücken natürlich die Daumen, dass Kathi es dann in 2 Wochen vor Weihnachten dann noch schafft. So, zurück zum Stück. Eine verhängnisvolle Nacht, das ist unser Thema. Dazu hat angerufen Dieter. Dieter ist 68. Guten Morgen, Dieter. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Dieter. Ja, verhängnisvolle Nacht. Hängt auch mit der Fahrschule jetzt zusammen. Ich bin also betrunken durch meine Stadt gefahren. Hängt mit der Fahrschule zusammen? Wie meinst du das? Ja, weil ich Fahrlehrer bin. Ach, und du eine Fahrschule hatte. Und bin kurioserweise dann auf dem Friedhof gelandet vor einem Grabstein. Moment mal, eins an dem anderen. Du bist Fahrlehrer und bist betrunken durch die Stadt gefahren. Ja, nachts. Nachts. Ja. Volle Kanne. Ja, 1,6 Promille. 1,6 Promille? Boah. Ja. Wie schnell bist du durch die Stadt gefahren? Ja, also ich behaupte mal, nicht zu schnell. Aber ich hatte Glück gehabt, weil der Friedhof durch einen Maschendrahtzaun abgetrennt war. Ja. Der Maschendrahtzaun war also wie so ein Puffer, nicht? Ja. Und dadurch ist das alles ein bisschen entschärft worden. Ich hatte also nicht mal eine Schramme, aber das Auto war total Schaden. Bist du Schmackes auf den Friedhof drauf gefahren? Ja. Vor einem Grabstein? Vor einem Grabstein. Ende. Kanntest du denjenigen, der da lag? Nein. Nee, das ist ein Friedhof, der schon jahrelang stillgelegt ist, aber noch so als Parkanlage genutzt wird. Ja. Saßt du allein im Auto? Ja. Warst du durch den Aufprall an den Grabstein irgendwie verletzt? Nicht, ich habe nicht mal eine Schramme gehabt. Wie ging das dann weiter? Und dann warst du vor den Grabstein gefahren? Schon. Ja, Polizei kam dann, das Übliche. Wer hatte die dann benachrichtigt? Die habe ich dann noch selbst benachrichtigt. Ja? Ja. Ja, und dann das Übliche, Führerschein weg, Fahrschule weg. Mann, oh Mann, wie lange liegt das zurück? Das war 6 Jahre her. 6 Jahre? Nicht ganz 6 Jahre. Das heißt, 6 Jahre, da warst du, da lief die Fahrschule noch, da warst ja, du noch? Ja, 61, war ich dort, nicht? Mhm. Ja, die Fahrschule lief noch, also ich dicht gemacht. Aber und praktisch, wie Berufsverbot, nicht, ist klar. Mhm. Das war's dann mit der Fahrschule für immer, das ne? Das war's, ja. Ja. Kannst du uns das erklären als Fahrlehrer, der du wahrscheinlich dein ganzes Leben den Schülern eingetrichtert hast, bloß kein Alkohol? Wieso ist das passiert? Ja, wieso ist das passiert? Ich habe eigentlich Wochenende 2, 3 Flaschen Wein, das war so üblich, nicht? Mhm. Wenn man nicht gefahren ist. Mhm. Ja, und dann war es eben doch mal so, und ich hatte ein paar Probleme gehabt. Mhm. Ach, ein Glas Wein nur nicht. Und dann hatte ich immer den Hang, wenn ich ein Glas trinke, dann müssen noch ein paar mehr sein, und dann ist es so gekommen, nicht? Aber wie kannst du erklären, dass wir alle, die wir Auto fahren, trinken ja schon mal einen über den Durst, oder die meisten, aber dann setzt bei den meisten, Gott sei Dank, bei mir auch, dieser Mechanismus ein, bloß Finger weg vom Auto, dann setze ich mich ins Taxi oder gehe zu Fuß oder fahr Fahrrad. Ja. Nee, Fahrrad soll man auch nicht fahren. Also geh zu Fuß oder setz mich ins Taxi. Warum hast du das nicht gemacht? Wie will ich das sagen? Es hatte mir früher auch meine Angehörigen nicht geglaubt, wenn ich einen bestimmten Quantum hatte, war alles weg gewesen. Also alle Erinnerungslücken und so, nicht? Und viele konnten das so gar nicht verstehen, und so war das auch gewesen, nicht? Ja. Also ich habe das dann vieles im Nachhinein rekonstruiert, wie das so alles gekommen ist. Nächsten Tag stand ich dann vor dem Trümmerhaufen, vor dem Auto, und da war der Schluss, nicht ein Schluck mehr. Und seitdem, das wären im März 6 Jahre, kein Alkohol mehr. Nicht ein Schluck Alkohol mehr. Würdest du sagen, dass du vorher Alkoholiker warst? Nee, das in dem Sinne nicht. Aber ich musste ja dennoch, wenn ich den Führerschein wieder haben wollte, dann zum sogenannten Idiotentest mit einem Psychologen einige Gespräche gehabt, sonst schafft man das ja nicht. Mhm. Und er hat dann gesagt, es war schon dann hart an der Grenze, auch wenn man nur das Wochenende trinkt, nicht? Ja, klar. Wenn man klar. Wochenende immer sein Quantum hat, nicht? Absolut. 2, 3 absolut. Flaschen, dann ist das schon die Art, das heißt, die Vorstufe zum Genau. Abhängig. Ja. Das heißt, den Führerschein hast du mittlerweile wieder. Habe ich wieder. Wie bist du denn dann damals damit umgegangen, dass deine Existenz zusammengebrochen ist? Naja, ich hatte ja, wie gesagt, auch verhängnisvolle Nacht, aber auch Glück im Unglück. Nicht erstmal, dass das passiert ist. Natürlich. Zweitens, dass ich keinen umgefahren habe. Ich bin über den Bürgersteig gefahren, nicht jetzt im Radweg, nicht? Mhm. Das hätte ja schlimmer werden können. Und ich war 61, ich konnte dann also in Rente gehen. Ach so, dann ist es so haarscharf, alles gut gegangen. Ja, aber trotzdem war es ja natürlich ein teurer Spaß. Das glaube ich. Ja, und die Versicherung bezahlt ja nicht. Ja. Wie groß war der Schaden insgesamt? Na, also mir hat es ungefähr 100.000 Euro. Boah, 100.000 Euro? Ja. Also Auto, Maschenzaun, Grabstein wahrscheinlich erneuert worden. Strafe, nicht? Mhm. Idiotentest, was alles ist, nicht? Das ja. Und auch so ein bisschen die Blamage so im Bekanntenkreis, ne? Vor allen Dingen, weil es ja eine kleinere Stadt ist. Genau, der Herr Fahrlehrer fährt besoffen auf dem Friedhof. Das ist natürlich Stadtgespräch, nicht? Also, sind wir froh, dass es gut gegangen ist. Ja, aber wie gesagt, noch ein gutes hat es nicht, weil ich nicht mehr trinke. Hm. Ich war also, auch wenn ich was getrunken habe, ein bisschen zänkisch und gestänkert. Hm. Das ist nicht mehr, also ich habe eine neue Freundschaft, und das läuft jetzt viel besser ohne Alkohol. Super, perfekt. Dieter, danke für den Anruf, auf dass es so bleibt. Und als Mahnung für alle anderen. Genau, wirklich als Mahnung, wirklich. Ja, tschüss. Dankeschön, tschüss Herr Dieter, ciao. 0800 220 50 50, das ist unser Thema, das ist unsere Telefonnummer, und unser Thema heißt eine verhängnisvolle Nacht. Ich möchte gerne mit euch sprechen über eine dramatische Nacht, die ihr erlebt habt, die vielleicht trotz der Dramatik, wie wir es gerade gehört haben, gut ausgegangen ist, aber vielleicht auch nicht gut ausgegangen ist. Und wenn ihr mir darüber erzählen wollt, dann meldet euch per Telefon oder über die Mailadresse domian@wdr.de. Hier ist Klaus. Klaus ist 57. Hallo Klaus. Hallo, guten Abend, guten Morgen. Ja, Klaus. Über welche Nacht erzählst du uns? Was ist da passiert? Ja, es ist heute genau auf den Tag vor 20 Jahren passiert, dass ich als Polizeibeamter zu einer Einsatzstelle gerufen wurde, zu einem schweren Verkehrsunfall. Und an diesem Verkehrsunfall fand ich an der Unfallstelle dann meine Frau im Fahrzeug vor, die bei diesem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist. Ich habe also dann, soweit ich das konnte, meine Arbeit erstmal gemacht und saß die Frau in eurem oder in ihrem Auto? Nein, sie saß in ihrem Auto. Sie war abends mit den Mädels im Ballett. Mhm. Mädels heißt mit den Kindern? Nein, nein, mit Freundinnen. Freundinnen. Und kam dann nach Hause und hat jemand anderem, also an einer Kreuzung, wo man schon 100.000 Mal drüber gefahren ist, jemand die Vorfahrt genommen und der ist in ihre Tür reingefahren und sie hat also dann schwerste Schädelverletzungen davon getragen und sie war, als du vor Ort kamst, bereits tot. Also der Notarzt sagte, das ist noch kein endgültiger Exitus. Das heißt, das Gehirn ist noch, das Gehirn ist tot, aber das Herz schlägt halt noch. Ja, und man muss jetzt halt überlegen, was man halt in den nächsten Stunden macht. Und was hat man denn gemacht? Man hat also anschließend mit meinen Schwiegereltern zusammen damals die Geräte abgeschaltet. Weil sie so irreparabel verletzt war, dass es eine Gnade dann war für sie. Ja, es war dann letztlich eine Erlösung. Und hast du denn, als du da vor Ort ankamst, hast du das sofort realisiert, dass das ihr Auto ist? Ja, ich habe den roten Fiesta gesehen und wusste sofort, das ist ihr Auto. Also du hast sie dann auch so schwer verletzt gesehen? Ich konnte auch jetzt auch jetzt gar nicht aufs Kennzeichen zu schauen. Ich wusste halt, dass das ist unser Auto, das ist sie. Du bist dann näher rangegangen und hast geguckt? Ja. Und hast sie gesehen, schwer verletzt? Ja, sie war aber nicht ansprechbar. Also ich habe versucht, mit ihr Kontakt aufzunehmen. Ich habe sie angefasst, ich habe sie gestreichelt und der Notarzt hat aber dann gesagt, jetzt lass mich mal da meine Arbeit machen. Und man hat also dann, was medizinisch notwendig war, ja. Haben denn die anderen Kollegen, als die das auch kapierten, was da passiert, haben die dich denn nicht gleich zur Seite genommen? Und ja, ich war da relativ renitent in dem Moment. Also ich bin da relativ massiv auch gegen meine Kollegen vorgegangen und gesagt, ihr müsst mich jetzt lassen, ich muss bei ihr sein und vielleicht ist ja dann auch irgendwas. Und sie ist dann ins Krankenhaus gekommen und lag an den Apparaten, an den medizinischen Apparaten. Ja. Wie lange genau noch, bis ihr gesagt habt? 12 Stunden. 12 Stunden. Ja. Wart ihr, du und die Schwiegereltern, dann am Krankenbett, als die Maschinen abgeschaltet wurden? Ja, also wir waren dann direkt nach der Einlieferung ins Krankenhaus, waren wir also keine Minute weg vom Bett. Und was heißt eigentlich Maschinen? Hatte sie eine künstliche Beatmung? Ja. Wie ist das? Wie sieht das aus, wenn solche Maschinen dann abgeschaltet werden? Wie hat man sich das vorzustellen? Was passiert mit dem Schwerkranken dann? Naja, also das Gehirn ist bereits tot und das Einzige, was noch funktioniert, ist halt die Atmung. Also das Herz schlägt einfach noch. Und dann kommen halt irgendwann die Ärzte und sagen, also wir können Ihnen natürlich, wenn hier alles abgeschlossen ist, eines Tages in ein paar Wochen Ihnen diesen Patienten als Pflegefall mit nach Hause geben, dann würde sie also so einen Trachealtubus kriegen in die Luftröhre. Sie müsste also dann auch... Also es war ganz eindeutig klar, dass sie nie wieder würde gesund werden können oder annähernd gesund werden können. Nein, das war klar. Also es war irreparabel zerstört. Die Schädelverletzung war so massiv, dass sie nie mehr aufgewacht wäre und ja, ein 100-prozentiger Pflegefall mit 27 Jahren worden wäre. Wie lange hat es dann gedauert, nachdem die Maschinen abgestellt wurden, bis sie gestorben ist? Wenige Minuten. Wenige Minuten. Man kann das auf dem EKG dann sehen, das waren also... Vielleicht empfinde ich das jetzt auch im Nachhinein als wenige Minuten, vielleicht waren es auch nur wenige Sekunden. Aber hast du den Eindruck gehabt, dass sie erstickt ist? Nein. Es war ein ganz, ganz friedvolles und friedliches Einschlafen. Man hat das ja auch an ihrer Körperreaktion gesehen. Sie war ganz, ganz ruhig und ich habe ihre Hand gehalten und sie war, ja, sie hat also gar keine Reaktion gezeigt. Also hätte jetzt nicht sagen können oder irgendwas hineininterpretieren können, ach, jetzt hat sie noch mal gelächelt oder gezuckt oder ja, irgendwas. Ja. Wie lange wart ihr verheiratet gewesen? 11 Jahre. 11 Jahre. Hattet ihr Kinder oder habt ihr leider, Kinder? Leider nicht, nein. Leider nicht, nein. Es sind jetzt 20 Jahre vergangen. Ja. Und du erzählst mir das so, mit einer solchen Nähe und Betroffenheit, als würde ich denken, das war vor einem Jahr. Ja, ich bin halt auch seitdem dienstunfähig. Also ich musste meinen Polizeidienst aufgeben. Mhm. Und leider also seitdem auch an Depressionen und... Das heißt, das war so ein Schock für dich, dass es dich selbst krank gemacht hat? Ja. An Depressionen erkrankt und dann was noch? Ja, dass ich halt auch zum Alkohol immer wieder sporadisch greife und bin jetzt 57 und weiß halt auch nicht, ja, da ich halt nie aus dem Haus gehe und... Du gehst nie aus dem Haus? Ja, zum Einkaufen oder mal, wenn man mal tanken muss oder wenn man mal, ja, was weiß ich, man muss mal zum Zahnarzt oder so. Aber ich habe keinerlei sozialen Kontakte, also ich bin... Ja. Du bist dann auch nie wieder in einen anderen Beruf hineingegangen? Nee. Nein. Du bist Frührentner? Ich bin pensioniert und frei dienstuntauglich und... Und du hast dich auch nie wieder in eine andere Frau verlieben können? Wie denn? Also ich sag immer so... so ein bisschen spitzfindig, es kommt ja auch keine Frau an meine Haustür, die klingelt und sagt, Mensch, ja, Klaus, stimmt. Ich würde dich gerne mal kennenlernen. Hm. Also Depressionen seit so vielen Jahren und Probleme mit dem Alkohol. Fragen wir es ganz klar, würdest du dich als Alkoholiker bezeichnen? Ich denke schon, ja. Hm. Trinkst du jeden Tag? Ja. Wie viel trinkst du jeden Tag? Also ich trinke Minimum eine Flasche Apfelwein und meistens auch dazu noch 1-2 Schnäpse. Mhm. Jeden Tag? Jeden Tag, 7 Tage die Woche, ja. Nimmst du gegen die Depressionen irgendetwas ein? Ja, ich habe schon die verschiedensten Medikamente ausprobiert, also beziehungsweise von meinem Arzt bekommen, aber ich habe bis zum heutigen Tag noch nicht das Medikament, wo ich sagen werde, wow, jetzt... fängst du morgen früh an zu tanzen. Ja, so ein Medikament gibt's, glaube ich, auch nicht. Ja, also, aber man hört immer wieder, dass es also Leute gibt, die mit Depressionen zu kämpfen haben und dann ja Medikamente bekommen und dann geht es dir nach einer gewissen Zeit einfach besser. Ja, das gibt es schon, aber einher muss natürlich auch eine Veränderung des Lebens passieren. Du sagst, du hast gar keine sozialen Kontakte. Nee, ich habe keine Freunde mehr, keine Verwandten. Ja, also meine Familie ist halt sehr, sehr klein und die ist über Deutschland verstreut. Mhm. Die Kontakte habe ich halt alle abgebrochen und die wenigen Freunde, die ich habe, die habe ich alle vergrault in den letzten 20 Jahren. Das heißt, du bist ein wirklich einsamer Mann? Ja, leider schon, ja. Bist du mit dir im Reinen, dass ihr damals die Maschinen habt, abgestellt? Ja, das war nie ein Thema. Also das ist jetzt nicht der Grund, warum ich jetzt mich mit Depressionen quäle. Also das war eine ganz klare Entscheidung, dass ich gesagt habe, es ist nicht lebenswert, einen Menschen da liegen zu lassen und beatmen zu lassen und der niemals mehr irgendeine Reaktion zeigen wird. Ein Lachen oder sonst irgendetwas. Ja. Und das war dann schon so. Also diese Entscheidung respektiere ich auch. Und ich kann auch nur erahnen, was du damals mitgemacht hast oder durchgemacht hast. Das ist ja ein Schmerz ohnegleichen. Ja. Dafür gibt es keine Worte. Stimmt, leider, ja. Allerdings macht mich jetzt doch sehr stutzig, dass du seit 20 Jahren quasi daran leidest. Ich finde, das ist ein schlechter Zustand und ein falsches Verhalten auch. Ja, weil ich finde, dass du das tust, was deine Frau nie gewollt hätte. Du zerstörst dein eigenes Leben. Und du hast offensichtlich, so wie du mir das jetzt geschildert hast, noch nie so den richtig großen Anlauf genommen, aus dieser Depression, aus dieser Verzweiflung herauszukommen. Nee. Du warst nie in einer Klinik. Nee. Du warst nie in einer Therapie. Also ich habe jetzt mehrfach Therapeuten versucht, Termine zu machen. Aber das ist halt so, wenn man da jetzt, also wir haben jetzt heute den 30. November. Das heißt, wenn man heute anrufen würde, dann würde der Arzt sagen, ja, kommen Sie mal am 8. April. Ja, und das wäre ja in deinem Fall auch gar nicht so schlecht. Du hast jetzt 20 Jahre, die Zeit sind vergangen, dann ist ein halbes Jahr Wartezeit auch, wäre auch egal. Ja, so gesehen natürlich schon, klar, aber... Wie denkst du dir denn, du bist, ich sag jetzt mal, erst 57. Naja. Ja, ich sage es mal bewusst erst. Wie stellst du dir denn dein weiteres Leben vor? So wie die letzte Zeit? Trinken, schlafen, vergessen. Nein, so vergisst du nicht. Irgendwann tot. Ja, aber ist das nicht schlimm und traurig, es so enden zu lassen? Das eigene Leben so wegzuwerfen? Ja, ich meine, ich weiß auch nicht, dass ich meine, selbst wenn es mir jetzt morgen besser gehen würde oder irgendetwas passieren würde, was mein Leben verändert, dann bleibt ja immer noch, ich weiß ja überhaupt gar nicht, ob ich mich jemals in meinem Leben nochmal auf eine Frau einlassen könnte. Das weiß ich auch nicht. Aber dazu muss man, aber man sollte es ja versuchen. Gib doch dem Leben und deinem Leben nochmal eine Chance. Ich spreche jetzt mal ganz, ich maße mir mal an, im Namen deiner Frau zu dir zu sprechen. Gib deinem Leben nochmal eine Chance. Unternimm nochmal alles, was möglich ist, ob du es schaffst. Mhm. Die Chancen, dass du es schaffst, sind nicht gering, glaub es mir. Ich sage es nicht, um dir einfach nur Mut zu machen. Mhm. Wenn du jetzt eine radikale Entscheidung triffst und sagst, ich gehe in eine Klinik, du musst in eine Klinik, finde ich. Wo du rundherum behandelt wirst, alles das, was dich bedrückt, der Alkohol, die Depressionen, das Trauma von damals, hast du eine reelle Chance, nochmal ins Leben zu gehen, vielleicht sogar eine Beziehung aufzubauen. Schmeiß dein Leben nicht so weg. Es ist schon traurig genug, dass deine Frau durch ein Unglück das Leben verloren hat. Jetzt bist du schuld daran, dass du dein Leben zerstörst. Ich respektiere deinen Schmerz, bitte versteh mich nicht falsch. Ich mache dir auch keine Vorwürfe, Vorwürfe mache ich dir sowieso nicht. Ich will ja nur appellieren, dass sich jetzt was verändert. Aber wo findet man eine Klinik und wie wird man da therapiert, was man immer so in den Medien liest und hört, dann heißt es, na, da werden die Patienten halt ruhig gespritzt. Nein, überhaupt nicht. Die werden dann ruhig gestellt, damit sie halt mal für 3 Wochen die Klappe halten. Nein, salopp. Klaus. Hier im Hintergrund arbeitet ein Diplompsychologe bei mir. Der hat jetzt mitgehört, das Gespräch. Der heißt Henning mit Vorname. Und der Henning ruft dich jetzt an und wird diese Fragen dir erläutern und erklären und dir auch genau sagen, vielleicht so ein bisschen Wegweiser sein, was du machen sollst. Mach es. Du hast überhaupt nichts mehr zu verlieren. Du hast nur zu gewinnen. Verloren hast du jetzt schon 20 Jahre. Ich habe aber das Gefühl, dass ich 20 Jahre verloren habe. Also die 20 Jahre... Ja. Aber jeden Tag, in dem du nichts unternimmst, hast du einen Tag wieder verloren. Ich bin ja insofern schon stolz, dass ich mir in den 20 Jahren nie was angetan habe. Ja, aber das ist, finde ich, auch schon sehr gut. Aber du hast auch nichts Aktives getan. Du hast dich in einer gewissen Weise auch treiben lassen. Stimmt, ja. Essen, schlafen, trinken. Ja. So, Klaus, jetzt bitte ich dich aufzulegen. Und Henning ruft dich an. Und ihr beiden besprecht alle Einzelheiten im Hintergrund. Okay. Von Herzen alles Gute wünsche ich dir. Vielen, vielen Dank. Auf Wiederhören, Klaus. Okay, danke schön. Ciao. 1:28 Uhr haben wir. Und unser Thema heute Nacht heißt eine verhängnisvolle Nacht. Und ich möchte gerne mit euch über eure dramatischste Nacht reden, die ihr in eurem Leben bisher erlebt habt. Sei es, dass diese Nacht vielleicht gut ausgegangen ist, was ich hoffe für euch, oder vielleicht ist sie auch nicht gut ausgegangen, wie wir es gerade von Klaus gehört haben. Wenn ihr gerne mit mir darüber reden wollt, dann meldet euch unter 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Herzlich willkommen, Monika, 57 Jahre alt. Hallo Monika. Ja, hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, Monika, schön, dass du da bist. Ja, danke schön. Die Sendung ist auch super, muss ich mal sagen. Dankeschön, sehr nett, dass du sagst. So, über welche Nacht reden wir bei dir? Ja, es war dieses Jahr, 5. Oktober. Ja. Da ist mein Mann verstorben. Er war zwar schon älter und war auch sehr krank, aber wir hatten nicht damit gerechnet, dass er jetzt stirbt, weil er war schon viel, viel kränker und ist schon oftmals dem Tod von der Schippe gesprungen. Mhm. Wie alt ist er geworden? 83. Ja. Und Das kam auch ziemlich plötzlich, weil er war so noch ganz gut drauf und der, morgens wollte er zwar keine Medikamente mehr haben, da habe ich ihn gefragt, ob er zum lieben Gott möchte und hat er gesagt nein und da sagte ich zu ihm, ob er bei mir bleiben möchte. Er konnte schlecht sprechen und der Rechtsseite war gelähmt und da sagte ich zu ihm, er sollte den linken Arm heben und schubs ging der linke Arm nach oben, mit anderen Worten, er wollte noch leben. Mhm. Was für eine Erkrankung hatte er? Er hatte von, also die Krankheit war Parkinson, mhm. aber er hatte voriges Jahr im September einen schweren Schlaganfall bekommen. Mhm. War dann rechtzeitig gelähmt und durch den Parkinson konnte er gar nicht mehr laufen und den Schlaganfall erst recht nicht. Also er lag jetzt ein Jahr fast nur im Bett. Also nur ein, ein wirklicher Pflegefall. Ein richtiger Pflegefall rund um die Uhr. Mhm. Und er hatte auch vom Liegen auch die Kubituswunden. Ich musste ihn immer alle 2 Stunden drehen. Das heißt, das sind Wunden, die am Rücken dann entstehen. Druckstellen sind das, wo die. Ja, am Rücken und am Bein und am Knöchel und so weiter. Was sehr schlimm ist und sehr schmerzhaft für den Patienten ist. Ja, sehr schlimm. Und für ihn war es auch schlimm, da, weil er im Krankenhaus war, er hatte diesen MRSA-Keim. Das auch noch. Und mein Gott. Diese haben diese Wunden auch noch mehr zerfressen und größer werden lassen und deshalb musste er alle 2 Stunden umgedreht werden. Also ein ganz schwer kranker Mann. Sehr, sehr schwer. Sehr schwer kranker Mann. Und er war noch vorher im Krankenhaus gewesen, im August, September, weil er einen zweiten Schlaganfall bekommen hatte. Mhm. Und dann auch durch diese Wunden haben es ihm sehr viel Antibiotika gegeben. Da kriegt er noch Hautausschläge ohne Ende. Aber dennoch hat er den Arm gehoben und hat gesagt, ich will noch nicht sterben. Er wollte wegen mir, er wollte sich nicht von mir trennen. Mhm. Er hat gesagt, er möchte nicht zu den Ratten und Mäusen in die Erde, er möchte lieber bei mir bleiben. Mhm. Das ist immer so kuschelig, ne? Er ist dann aber am 5. Oktober gestorben. Ja. Wie war das dann in der Nacht? Ich muss jetzt alle 2 Stunden wenden, sagte ich ja schon. Und ich hatte ihn abends um 21 Uhr, hatte ich ihn gedreht und da merkte ich, dass der T-Shirt ziemlich schmutzig war, habe ich noch umgezogen, er hat sogar noch mitgeholfen. Und dann sagte er was zu mir, ich habe es aber nicht verstanden. Und habe ich zu ihm gesagt, bestimmt hast du Schmerzen, ich mache dir nochmal die Schmerzmittel fertig. Und wie ich die so fertig mache und stehe am Tisch, auf einmal sehe ich, wie der Kopf 10 Zentimeter hoch geht, ganz blaues fällt zurück. Und da wusste ich, ne, wenn der Kopf so lila ist, das ist der Tod. Mhm. Dann habe ich alles hingeschmissen, bin an sein Bett, habe geschrien, gesagt, nein, nein, geh nicht von mir. Ne? Und habe ihn noch geschüttelt, er zuckte noch ein paar Mal, aber... Es war dann zu spät, aber er sah wunderbar aus, als wenn er schläft. Mhm. Dann sofort den Hausarzt angerufen und der sagte, das kann überhaupt gar nicht sein. Der war da schon viel, viel kränker, der ist bestimmt nur bewusstlos. Und ich komme in einer halben Stunde, weil er war im Krankenhaus auf der Palliativstation. Und dann kam er und dann weinte ich schon und dann sagte er, nein, der ist bewusstlos, der sieht doch aus, als wenn er schläft. Hat ihn untersucht und er sagt, doch, Sie haben recht, der ist verstorben. Und dann weinte ich sehr. Ja. Und dann nahm er mich in den Arm. Das fand ich sehr nett von dem Arzt. Ja, aber eine merkwürdige Reaktion des Arztes. Er wusste, wie schwer krank dein Mann ist. Dann sagt man doch nicht, nein, der ist nur bewusstlos. Ja, weil er oft schon mal bewusstlos war. So, er war schon sehr oft bewusst wegen Bewusstlosigkeit im Krankenhaus. Mhm. Und er war auch schon, sagte er selber, er war schon viel, viel kränker. Und er sagte, kann ich nicht, er war den Abend auch zuvor noch da. Ach so, ja. Hat ihn untersucht und hat gesagt, so, es ist alles in Ordnung, alles prima. Naja, aber was du gerade... das jetzt nicht verstehen. Ja, aber was du gerade geschildert hast, da war nichts in Ordnung und prima. Nach seiner Situation, also es war jetzt akut, so meint er jetzt. Na, ich verstehe, ja. Um wie viel Uhr ist er verstorben? Um 21.15 Uhr. Hast du die Nacht dann mit deinem Mann noch verbracht in der Wohnung? Hab ich, weil ich habe den Bestatter angerufen, aber er hatte noch mehrere Todesfälle. Und dann hat er gesagt, ich kann jetzt gar nicht kommen und oder muss jetzt jemand kommen. Ich habe gesagt, nein, ich will sie nicht unter Druck setzen, er kann auch hier bleiben. Mhm. Aber es war nachher schwerer, als ich dachte. Ich hatte jetzt vor meinem Mann keine Angst, aber so vor der Maske des Todes, so dieses Endgültige, diese Stille. Also du warst dann, nachdem der Arzt wieder weggegangen ist, warst du alleine mit deinem Mann? Nein, meine Freundin war noch da, so bis um 11:30, aber die hat gesagt, die muss morgens wieder arbeiten. Ich muss jetzt auch mal schlafen, ich muss nach Hause. Und dann warst du alleine? Ja, war ich alleine. Dann habe ich sie noch gebeten, ob sie unten warten kann, bis ich oben im Schlafzimmer bin. Mhm. Das hat sie dann noch gemacht, aber ich habe mir dann auch kaum rausgetraut, mal nachts auf Toilette zu gehen. Irgendwie war das so eine seltsame Atmosphäre im Haus. Überhaupt in dieser Nacht geschlafen? Gar nicht. Nein. Ich muss mal ganz kurz eingeschlummert sein. Da habe ich ihn dann rufen gehört. Und da bin ich auf, bin halb runtergestürzt, die Treppe. Und dachte ich, ach nee, kann doch gar nicht sein. Du hast dich aber nicht neben ihn in das Bett gelegt. Nein, das konnte ich nicht. Das konnte ich nicht. Ich wollte ihn auch noch, ich fragte den Arzt, darf ich ihn noch umarmen oder küssen oder so, hat er gesagt, ja, das dürfen Sie machen. Aber der war dann ziemlich lange noch da und dann kam meine Freundin und auf einmal habe ich das irgendwie vergessen und dann wollte ich es machen und dann war aber schon sehr kalt. Mhm. Dann habe ich noch den Arm gestreichelt und mit der Hand so das Gesicht, aber so. Bist du dann im Laufe der Nacht denn immer wieder mal auch in dieses Totenzimmer hineingegangen? Nein, gar nicht. Gar nicht, du hast die Tür zugemacht. Ich habe die Wohnung zu, ich habe mir morgens sogar gar nicht runtergetraut. Ich habe mir nicht runtergetraut und dann kam meine Freundin, um 8 klingelte sie, da habe ich dann gerufen durchs Fenster, bist du das? Ja, und dann ist sie, habe ich einen Schlüssel runtergeschmissen, dann hat sie reingekommen, dann sagt sie, komm, wir gehen noch mal schnell zum Herbert, also so hieß mein Mann. Und sag ich, das kann ich nicht, ich weiß nicht, wie er aussieht, ich möchte ihn so gut in Erinnerung behalten. Mhm. Dann sagte sie, nein, der sieht noch wunderbar aus, als wenn er schläft. Und dann bin ich hingegangen zu ihm und ja, er sah wirklich ganz normal aus, also gar nicht, als wenn er tot ist, ganz sanft und also, lieb und nett und hat auch die Augen von alleine zugeschlossen. Also Du hast gerade gesagt, du hattest eigentlich nicht Angst vor deinem toten Mann, sondern vor der Maske des Todes. Todes, genau. Wie kann man das verstehen? Der Maske des Todes. Ja, der Tod hat mir so das Liebste jetzt genommen. Mhm. Der lag jetzt da und da war ich dem Tod eigentlich sehr böse, weil natürlich wusste ich, dass ich irgendwann mal meinen Mann hergeben muss. Mhm. Aber ich dachte jetzt so vor Weihnachten, ich dachte, ich hatte so vielleicht ein nächstes Jahr gedacht, dass mal was passiert. Ne? Aber dennoch hast du es ja geschildert, dass sein Mann auch eine lange Leidenszeit hinter sich hatte und eine schwere Belastung durch die Erkrankung. Ja, Gab es dann so eine Nuance auch der Erleichterung, dass du gedacht hast, jetzt hat er es geschafft? Ja, für ihn persönlich muss ich sagen, ja, weil er musste viel leiden. Er hat doch zum Schluss gesagt, ich kann nicht mehr liegen. Und für ihn persönlich, ja, natürlich jemanden liebt, dann ist es egal, dann fällt es einem schwer, sich von ihm zu trennen. Mhm. Na? Wie viele Jahre wart ihr zusammen? 18 Jahre und 12 Jahre verheiratet. Mhm. Aber es war schon mal so, am 7.11.2008 im Krankenhaus, da sagten die Ärzte auch, heute Nacht stirbt ihr Mann, Sie können am Bett bleiben, halten Sie die Hand. Und dann habe ich gesagt, oh Gott, das kann doch gar nicht sein. Mhm. Habe ich meine ganze Familie angerufen, gesagt, ihr müsst beten, dann haben die auch gebetet. Und ich habe dann auch zum lieben Gott gesprochen. Und dann habe ich zum lieben Gott gesagt, also wenn er ihn jetzt lässt, dann würde ich ihn noch in diesem Jahr, also in dem Jahr 2008, kirchlich heiraten. Mhm. Hätte er das kaum ausgesprochen, da macht er die Augen auf und sagt, Moni, ich hab Durst. So, und dann hat er noch einige Jahre gehabt. Ja, ich kam auch ein Wochenende nach Hause und dann habe ich sofort den katholischen Priester angerufen und wir haben dann auch am 23.12.2008 im Wohnzimmer bei uns hier kirchlich geheiratet. Ah, wie schön. Toll. Und ja, und so hat er das schon ein paar Mal gemacht, dem Tod von der Schippe gesprungen. Da waren ernste Situationen, Intensivstationen und alles. Und deshalb hatte man jetzt damit nicht gerechnet, obwohl ich dem Bestatter das erzählt habe. Und dann war eine Woche, bevor er gestorben ist, da hatte er sich alle Verbände abgerissen und Decken runtergeworfen, sich selber ausgezogen mit der linken Hand, wie er das hingekriegt hat, weiß ich gar nicht. Also es war schon sehr schlimm, die Entwicklung der Erkrankung. Und da hat er gesagt, ja, es ist mir so heiß und Moni, zieh mir die Schuhe aus, das ist so heiß. So, und er sagte, der Bestatter, das ist der innere Brand. Das sind Vorboten des Todes. Ach so. Wusste ich auch nicht. Na, und sagte, dass er hat das so oft gehört und dann hätte man das eigentlich wissen müssen. Und dann kam es, mich friert, dann war ihm dann kalt. Oder wenn ich ihn jetzt fertig gemacht habe, gewaschen habe oder ich musste ihn ja auch windeln, den Popo sauber gemacht haben, sagte, mich friert. Ich dachte, ja, ich beeile mich ganz schnell. Monika, was ist mit dem Totenzimmer passiert? Was hast du damit gemacht? Also das war so, dass ich da gar nicht reingehen konnte. Das Pflegebett wurde ja nachher weggeholt. Das konnte ich auch nicht sehen, wie das rausgetragen wurde. Und dann da der Platz, wo er war, der war zur Trauerfeier und so war das alles noch leer. Da war noch ein Haufen Leute da. Aber danach habe ich den einfach vollgestellt. Dann habe ich den eine Couch hingestellt und einen Tisch und eine Bank und so weiter. Mhm. Damit, ich habe immer gedacht, ich trete auf ihn drauf, wenn ich da lang gehe. Wie ist das heute? Kannst du heute in diesen Raum normal reingehen? Nur wenn es hell ist. Wenn es dunkel ist, gar nicht. Ja. Das ist der Raum in... Wenn es dunkel ist, kann ich nicht reingehen. Und abends, wenn es dunkel ist, gehe ich sofort weg und gehe nach oben. Ich habe oben im Schlafzimmer bei mir alles so ein bisschen... Da ist ein Kühlschrank drin und Kaffeemaschine drin, also da habe ich mir das so ein bisschen... Du kannst dich ganz zurückziehen oben. Kann ich oben zurückziehen. Mein Mann sagte manchmal so, wenn er abends schlafen wollte, ich habe mal Fernsehen geguckt, mach da das Fernsehen aus, ich möchte schlafen, geh in deine Wohnung. Und das war die obere Etage in eurem Haus dann? Also ja, das ist unser ehemaliges Schlafzimmer und damit ich ihn nachts auch nicht störe und so weiter, oder morgens, denn wenn er manchmal hat, er ja ist auch spät eingeschlafen, dann habe ich mir oben das alles so ein bisschen so zurecht gemacht. Ne? Also, das war der 5.10., das war deine schlimmste Nacht, vielleicht sogar in deinem Leben, kann man so sagen. Ja, das war, weil das überraschend kam, das war nicht mit gerechnet und das war dermaßen furchtbar und schon das einzig Schöne, was war, dass es halt zur Trauerfeier und das Wetter toll war. Aber um noch eins zu sagen, da war zwar die Nacht vorbei, aber als der Bestatter ihn um 12:45 rausgetragen hat, dann hat das wolkenbruchartig geschüttet. Wolken haben alle gesagt, die ganze Stadt das hat gewusst. Ja, da hat der Himmel geweint, weil er war sehr beliebt. Er hatte 40 Jahre ein Café und war zu allen Menschen sehr, sehr gut. Monika, mir tut es sehr leid, was passiert ist. Und mein Beileid und mein Mitgefühl. Und die nächste Zeit wird schwer werden. Das ist ja ganz normal, wenn man einen geliebten Menschen verloren hat. Ja, man weint sehr viel. Natürlich. Ich danke dir für das Vertrauen, dass du angerufen hast. Die hat es gern geschehen, habe ich sehr gerne gemacht. Ich habe noch eine Bitte. Darf ich ein Autogramm haben? Sehr gerne. Dafür bitte ich dich wiederum aufzulegen und du wirst von meinen Leuten zurückgerufen wegen der Anschrift. Genau, danke. Und ich wollte auch noch sagen, mit meinem Mann habe ich die Sendung früher auch gerne geguckt. Nachts, wenn ich bei ihm im Bett war und er konnte nicht schlafen. Wir fanden die immer sehr schön. Macht weiter so. Monika, vielen Dank. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50 und hier ist die Cornelia 57. Guten Morgen. Auch 57. Cornelia, guten Morgen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Cornelia, über welche Nacht redest du? Was ist passiert? Ich rede um Silvesternacht, den 1.1.83. Ist zwar schon ein bisschen her, aber wir waren auf deiner Silvesterfeier, mein Mann und ich. Wir waren ja noch jung, 83, mein Mann war 27. Und sind von der Silvesterfeier gekommen. Meine Kinder, hatte zwei kleine Kinder, die waren bei meiner Mutti und waren eigentlich gut drauf und wollten noch was essen gehen. Ja. Und das ist in Berlin am Kudamm gewesen und sind so gelaufen und auf einmal kommen zwei, Betrunkene, haben wir gedacht, entgegen und die haben mich dann angepöbelt und mein Mann hat dann gesagt, naja komm, lass mal meine Frau in Ruhe. Und da haben sie meinen Mann in den Hausflureingang geschoben. Ich hatte noch so Luftballons bei, die haben sie kaputt gemacht. Und dann haben sie meinen Mann in den Hausflur geschoben. Der andere hat mich festgehalten. Und da hat mein Mann schon Messerstich abgekriegt. Das habe ich aber nicht mitgekriegt, weil es ja dunkel war in der Nacht. Das war nachts um 2. Ja. Und ich habe dann, weil ich hysterisch wurde, hat der mich losgelassen. Und ist dann der andere Typ praktisch zu dem anderen gegangen und zu meinem Mann. Dann habe ich immer geschrien, komm ins Restaurant, komm ins Restaurant. Weil ich gehofft habe, da sind Menschen und die helfen einem. Ja. Und dann hat mein Mann auch so mit Schieben und Drängeln geschafft, dass er da in das Restaurant kommt. Und dann bin ich in die anderen Restaurants, habe versucht, Hilfe zu holen. Da war ja wahrscheinlich noch viel los auf dem Kudamm um 10 Uhr. Ja, das war in der Seitenstraße, war eine Rankestraße, eine kleinere Straße, aber trotzdem, es waren schon genug Leute da, aber da habe ich dann als Antwort gekriegt, wir sind die Herkules. Ja, und 20 Leute haben sich dann rumgestellt, wie so ein Kreis, und haben zugeguckt. Aber es hat keiner was gemacht. Und die haben weiter eingestochen auf das? Ja, dann haben sie nochmal eingestochen und dann haben sie ihm die Hauptschlagader durchgeschnitten, ja. Was ist dann passiert? Naja, dann ist mein Mann, haben sie... Mann, die Hauptschlagader also, am Hals? Der Kellner, na dann haben sie sich alle wieder erstmal hingesetzt, dann ist der Täter ist weg erstmal raus und mein Mann ist ja zusammengebrochen dann. Blut überströmt? Wie bitte? Blut überströmt? Naja, er hat schon geblutet, ja, natürlich, Sachen waren auch voll Blut, aber er hat mehr innerlich geblutet. Wo, die Hauptschlagader am Hals getroffen? Im Brustkorb. Im Brustkorb? Ja, und da hat er 1,8 Milliliter Blut im Brustkorb gehabt. Er kam dann ins Krankenhaus? Ja, dann kam die Feuerwehr, das ist ja leider, hat das ja ein bisschen gedauert. Und da hat er also dann noch 3 Stunden an der Maschine gelegen. Und ist leider versäumt worden, die ganzen Zeugen aufzunehmen. Wenn ich nicht gewusst hätte, das ist da ein Kellner, da eine Bedienung, da ein anderer, dann hätten wir gar keine Zeugen gehabt. Wie ist die Sache für deinen Mann ausgegangen? Mein Mann ist gestorben. Ach so. Die haben mich also denn, ich war dann, also mein Mann ist um 2:30 eingeliefert worden. Und dann habe ich bis um 8 habe ich im, nee, 7:30 habe ich im Krankenhaus gesessen. und habe also gedacht, dass ich meinen Mann noch mal sehe. Und dann hat der Arzt zu mir gesagt, da fahren Sie mal nach Hause. Ihr Mann wird jetzt operiert. Hm. Da habe ich gedacht, naja, wenn er jetzt operiert wird, ich bin also auch einjährige Krankenschwester und habe also so ein bisschen doch Erfahrung auch und habe gedacht, ach Mensch, so vier Stunden und er wird jetzt operiert. Da hat man Hoffnung. Da hat man Hoffnung, ja, genau, natürlich. Genau. Und wenn der Arzt sagt, fahren Sie mal nach Hause, kommen Sie mittags wieder, hier haben Sie die Adresse von der Intensivstation und bin ich nach Hause gefahren und eine Stunde später klingelte das Telefon. Er ist verstorben. Ja, da wusste ich Bescheid. Hatte man ihn denn noch versucht? Hatte man ihn noch versucht? Hatte man ihn noch operiert? Ja, das ist noch viel schlimmer geworden. Ich weiß es nicht, ob sie versucht haben, meinen Mann noch zu operieren. Mein Mann war denn verschwunden im Krankenhaus. Wie verschwunden? Na, ich wollte dann mittags ja hin und da haben sie gesagt, kommen Sie mal mittags hin und dann habe ich gesagt, ist okay, ich will meinen Mann aber noch mal sehen. Mhm. Dann bin ich mittags um 12 hingefahren. Da haben sie dann zu mir gesagt, nee, ihr Mann ist ja nicht mehr hier. Ihr Mann ist schon abgeholt worden vom Bestatter. Von der Polizei. Ach so. Ja, er sollte ja obduziert werden nochmal. Genau. So, dann was kann ich da machen? Wo war Sonnabend? Habe ich gesagt, naja, haben sie gesagt, dann rufen sie Montag nochmal bei Gerichtsmedizin an und fragen, wann sind sie ihn. Aber das ist ja schrecklich. Dein Mann wäre wirklich in Luft aufgelöst. Ja, und dann habe ich da angerufen Montag und dann haben die zu mir gesagt, ihr Mann ist hier aber nicht. Da habe ich gesagt, na, wo ist denn nun mein Mann? Hm. Er kann ja nun nicht alleine irgendwo weglaufen. Wo war er denn? Na, im Krankenhaus. Immer noch im Krankenhaus. Immer und die hatten dir aber nicht die Wahrheit gesagt. Nein, ich bleibe auch dabei. Mein Mann war ein Organspender. Ich kann es nicht beweisen, aber ich bleibe dabei. Mhm. Ja, denn mein Mann war frisch auf dem Operationstisch. Mein Mann war 27. Also in der Zeit, 83, funktionierte die Kommunikation auch noch nicht so wie heute zwischen Arzt und Patient. Da haben die sich mehr rausgenommen, die Krankenhäuser. Richtig. Also das war ja dann ein schweres Verbrechen. Ja. Was ist mit den Tätern geschehen? Die Täter haben sie gekriegt, weil wir also die durch Fotos sofort erkannt haben, weil der ja schon in der Nacht dreimal verhaftet war. Mhm. Und ja, was haben sie für Strafe gekriegt? Das waren ja zwei, eine war 18. Und der eine hat ein Jahr gekriegt, an den kam ich gar nicht ran. Ich habe ja dann Nebenklägerin gemacht und der andere hat 3 Jahre gekriegt. Kam bei dem Prozess denn irgendwie raus, warum die das gemacht haben? Das wissen sie selber nicht. Waren die alkoholisiert? Ja, er sagt, er hat Drogen genommen und ja. Naja, damit waren sie unzurechnungsfähig teilweise und ja, aber davon hat mein Mann nichts. Ne? Mein Mann hatte Diplom-Ingenieur hier studiert, der war gerade dabei, sein Diplom zu schreiben. Mhm. Ja. Wie lange, 1983 war das, wie lange hast du gebraucht, um aus von diesem Schock wegzukommen? Eigentlich lange. Also ich habe jetzt erst angefangen, vor einem Jahr, seine Sachen, also seine ganzen Unterlagen von der Uni und alles, wegzuschmeißen. Das heißt, du hast keinen neuen Partner gefunden? Ja, doch, aber es hat nicht geklappt. Ich habe mich dann wieder getrennt. Mhm. War das damals mit dem verstorbenen Mann eine große Liebe? Ja, eigentlich schon, ja. Die größte in deinem Leben? Ja, endlich ja. Ja. Ich habe einen sehr guten Mann gehabt. Also, der war auch sehr gut zu den Kindern. Und ich war auch wieder schwanger. Ich habe das dann verloren. Wie viele Kinder hattest du mit diesen zwei Kinder? Wie alt waren die Kinder damals? 4 und 7. Das heißt, der oder die 7-Jährige hat das schon sehr wohl verstanden, was da passiert. Ja, das ist ein Junge, der hat das sehr wohl verstanden. Wie hast du dem 7-Jährigen Junge das damals erklärt, was passiert? Naja, sehr schwer. Der hat immer zu mir gesagt, wärst du nicht mit Papa weggegangen, dann würde Papa heute noch leben. Hm. Das Mädchen hat das weniger verstanden, aber der Junge hat es gut verstanden. Ja. Kann es sein, dass das mit den anderen Männern nicht geklappt hat, weil du auch den Schmerz nicht richtig verwunden hast all die Jahre? Das kann schon sein. Bloß ich bin eben auf eine Art eine sehr dominante Frau und schiebe das also meine anderen Sachen eben weg. Ne? Mhm. Ja. Warst auch damals wahrscheinlich nie bei einem Therapeuten oder Nein, so? Nein, war ich Nein, nicht. Nie. Ich habe das Einzige, was mir sehr geholfen hat, was ich also auch immer wieder sehr dankbar für bin, ist der Weiße Ring. Ja. Kann ich also auch jeden Leuten empfehlen. Also die haben mir sehr geholfen. Immer eine gute Ansprechebene, finde ich auch. Also interessant, war, die gab es damals auch schon. Damals auch schon, ja. Die haben mich also auch sofort mit den Kindern zur Kur geschickt. Mhm. Ja, also habe ich eine 14-tägige Kur gehabt mit den Kindern. Ja. Also der Weiße Ring, dem bin ich sehr dankbar dafür. Ja, also die waren sofort da. Finde ich auch, sollte man immer wieder erwähnen. Ja. Können wir für dich auch irgendetwas noch tun? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht? Nein, das ist schon so lange her. Ja, aber die Erinnerung kam jetzt durch das Thema, ne? Das kam jetzt durch das Thema. Natürlich. Ich sehe also eure Sendung auch immer, jede Nacht bin ich immer am Fernseher hier. Und finde also auch sehr schön, wie ihr doch den Leuten helfen tut. Und es gibt ja doch noch schwächere Menschen als wie mich, wollen wir mal sagen. Ja, ja, ja. Aber auch der Herr, der da vorhin eben gesprochen hatte, mit dem Alkohol, natürlich, solange er da seinen Alkohol trinkt, wird er auch keine Partnerin finden. Ne? Ja, und es wird ihm nicht besser gehen. Und wird ihm nicht besser gehen, so sieht's aus. Keine Frau möchte natürlich auch keinen Mann haben, der trinken tut. Natürlich, ne? Natürlich. Cornelia. Aber das sind so traurige Sachen. Und wie eben so gesprochen hat, ich hatte auch meine Schwägerin, die ist mit 28 Jahren gestorben. Das war also auch nochmal eine schlimme Nacht. Und die war auch gehirntot. Und da habe ich auch die Hand gehalten, wie sie die Maschine abgestellt haben. Glaube ich. Das ist schon eine komische Sache, wenn ein Mensch stirbt. Ja. Absolut. Da hast du völlig recht, ja. Ja. Cornelia, ich danke für deinen Anruf. Ich danke auch. Alles Gute. Ich wünsche noch eine wunderbare Nacht. Wünsche ich auch und schöne Grüße nach Berlin. Gut, und wenn ich noch eine Bitte habe, euer Facebook-Seite öfter mal aktualisieren. Ja, aber ich gucke da jeden Tag drauf. Gut, okay. Dann danke. Alles Gute, okay. Cornelia. Tschüss. Bis dann, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Frank ist hier, Frank ist 59. Guten Morgen, Frank. Hallo, Frank. Hallo. Hallo, du hörst mich. Ja, ich war ein bisschen irritiert, weil ich schon 60 bin. Ah, 60. Frank, ja, 60 Jahre alt. Aber ich glaube, auf dieses eine Jahr kommt es nicht drauf an. Nee. Nee. Was ist in welcher Nacht bei dir passiert, Frank? Ja, es gibt eigentlich zwei Nächte, die für mich von Bedeutung waren oder von Bedeutung sind. Die eine Nacht war im Juli 2004. Jetzt kommen wir zum Thema, das speist sich vielleicht gerade mit dem Thema, was wir eben gerade hatten. In dieser Nacht bin ich angerufen worden, die war für mich nicht verhängnisvoll, ganz im Gegenteil. Die hat mir eigentlich Glück und Segen gebracht, diese Nacht, aber für meinen Organspender war sie verhängnisvoll. Ja. Der ist nämlich in dieser Nacht gestorben. Ah. Und ich habe davon profitiert. Welches Organ hast du bekommen? Ich habe eine Niere bekommen. Nach 8 Jahren Dialyse habe ich eine Niere bekommen. 8 Jahre Dialyse ist sehr zermürbend. Bitte? Ich sage, 8 Jahre Dialyse ist sehr zermürbend und sehr anstrengend. Ja, na klar, das ist. Und es stellen sich natürlich erhebliche Nebenwirkungen ein. Man sagt immer, man stirbt nicht durch die Dialyse, aber man stirbt an der Dialyse. Mhm. Ja, und das macht sie natürlich, also der Weg dorthin ist innerhalb von 8 Jahren natürlich schon vorgezeichnet. Mhm. So, dann kam in der Nacht, im Juli, kam der Anruf. Kam der Anruf und sofort in die Klinik. Sollte jetzt in das Transplantationszentrum kommen und sind wir natürlich auch hingefahren. Ja, diese Fahrt dorthin, es war ein ganz komisches Gefühl. Auf der einen Seite unheimlich beschwingt. Mhm. Ich bin, glaube ich, ein paar Monate vorher mit meiner Frau auf dem Stones-Konzert gewesen. Mhm. Die haben Stones-Musik gespielt. Die hat uns wirklich sehr, sehr beflügelt. Mhm. Und auf der anderen Seite, im Hinterkopf, da ist ein Mensch gestorben, der mir ein Organ... Ja, und da ist sehr viel Trauer um den herum, die Angehörigen... Ja, ich hab mir das immer vorgestellt, wie das dann da wohl in der Familie wohl zugegangen sein mag. Du weißt über den Organspender gar nichts. Nein, nein, da erfährt man nichts drüber. Also als ich dorthin gefahren war oder hingefahren bin, war das Organ auch noch nicht entnommen. Also die haben immer gesagt, wir haben genug Zeit und das ist wirklich ein komisches Gefühl. Da weiß man, da liegt irgendwo jemand jetzt in einem OP, der noch so am Leben erhalten bleibt, einigermaßen. Und Also dieses Thema streifen wir ja heute schon zweimal. Einmal die Dame, die eben meinte, ihr Mann sei möglicherweise Organspender, wahrscheinlich wider Willen gewesen. Und ich glaube es eigentlich nicht. Das war 1983 in Deutschland. Das wäre also ein Verbrechen gewesen. Organspender kann man nur sein, wenn man hirntot ist. Und das hat eigentlich mehr zu dem Todesverlauf des Herrn gepasst, der als Polizist auf diesen Unfall seiner Frau dazu gekommen ist. Insofern... So, jetzt war das eine verhängnisvolle Nacht für dich in dem Sinn, dass du erstmal ein neues Organ bekommen hast. Ich habe erstmal ein neues Organ bekommen und lebe seit, ich feiere, habe jetzt in diesem Jahr meinen 8. Nierengeburtstag gefeiert. Und ich habe immer zu meiner jüngsten Tochter gesagt, Mensch, du hast doch im Mai Geburtstag. Und ich habe immer in diesen fürchterlichen, verregneten November-Geburtstag, wollen wir nicht mit einem Geburtstag tauschen? Ja, jetzt habe ich halt meinen Nierengeburtstag auch im Sommer. Nierengeburtstag, das ist sehr schön. Ja, so heißt das bei uns. Ja. Du hast gerade am Anfang gesagt, du möchtest über zwei Nächte erzählen. Ja, es gibt noch eine zweite Nacht, leider Gottes gibt es die. Also parallel zu meiner Erkrankung, zu meiner Nierenerkrankung, es sind zwei Töchter bei uns in der Familie, beziehungsweise es waren und also zwei Töchter von dir? Ja, na klar, von meiner Frau und mir. Mhm. Das ist halt, diese lange Erkrankungsphase, die hat natürlich Spuren hinterlassen innerhalb der Familie. Und das war sicherlich nicht immer einfach, zumal es in der Zwischenzeit viele Komplikationen gegeben hat, auch mit dem Dialyseverfahren und viele Infektionen. Und das hat natürlich auch diese Familie sehr belastet. Was ist mit den beiden Töchtern? Bitte? Was ist mit den beiden Töchtern? Ja, zwischenzeitlich ist meine jüngste Tochter magersüchtig geworden. Mhm. Und sie hat sich also insgesamt 13 Jahre mit dieser Krankheit ja buchstäblich abgequält und hat darunter wirklich sehr gelitten. Mhm. Und ist wirklich in vielerlei Kliniken gewesen, hat verschiedenste Therapien gemacht. Aber diese Magersucht ist immer stärker geworden. Aber es gab jetzt eine spezielle Nacht, wo noch was passiert ist. Es gab eine spezielle Nacht und wir sind kurz in Urlaub gewesen für ein paar Tage, hatten das alles abgesichert. Unsere Tochter war zu Hause in einem relativ schlechten Zustand, allerdings nicht in einem dramatischen Zustand. Wie alt? 25. 25 war sie da? Und wann war diese Nacht übrigens, von der du jetzt erzählst? Jetzt spielt die Nacht sich ab, von der wir überhaupt nichts mitbekommen haben. Und wir kommen dann nächsten Tag, es war der Freitag, und wir kommen am Samstag nach Hause und finden unsere Tochter verstorben in der Wohnung vor, beziehungsweise im Haus. Wann war das? Das war im September. In diesem Jahr? In diesem Jahr, in diesem September. Es ist jetzt ja gut 8-9 Wochen her. War sie verstorben an der Magersucht? Naja, sicherlich. Wie schwer war sie? Das hat sie uns nie gesagt, genau. Aber wenn ich sowieso einen Arm nahm und sie ihr über den Rücken gefasst habe und so ihre Taille abgegriffen habe, also das mögen keine 30 Kilo gewesen sein. Also ein BMI, der unter 10 lag. Hm. Macht ihr euch Vorwürfe, dass ihr sie habt alleine gelassen? Nee, eigentlich nicht. Weil wir haben das versucht abzusichern. Wir haben regelmäßig mit ihr telefoniert. Es waren auch nur ein paar Tage. Hm. Zwischenzeitlich hat unsere große Tochter mit ihr telefoniert. Hm. Zwei Tage vor ihrem Tod, beziehungsweise einen Tag vor ihrem Tod haben wir mit ihr telefoniert. Sie hat wieder mit der Schule angefangen. Sie war außerordentlich euphorisch. Also hat sie so Abendschule gemacht, oder? Nein. Sie hat einen Realschulabschluss gemacht, qualifizierten Realschulabschluss und ist dann immer wieder in Kliniken gewesen und wollte ihr Abitur machen. Ach so, und dann hat sie es nachholen wollen. Das ist immer wieder unterbrochen worden. Sie hat es schon mal zwischendurch bis zur 12. Klasse gebracht. Also hat jetzt wieder neu angefangen, war sehr, sehr euphorisch. Aber Frank, wenn sie so abgemagert war, wie du es gerade beschrieben hast, kam da nicht überlegen, das Mädchen muss dringend in eine Klinik? Ja, natürlich. Warum war sie nicht in einer Klinik? Das haben wir ja alles vorher exerziert. Ach, das war schon passiert? Das war alles passiert. Sie ist in mindestens 4 Kliniken gewesen, bevor sie zu uns nach Hause gekommen war. War sie über ein Jahr in einer Spezialklinik. Und das hat alles nichts genutzt? Das hat nichts genutzt. Sie war absolut therapieresistent. Weiß man die genaue Todesursache? Ja, Herzversagen. Das führt letztendlich dazu, so eine extreme Unterernährung und so ein Mangelzustand führt zu einer Kaliumentgleisung. Ja, und genau. Dann wird das Kalium ganz niedrig und dann schläft man ein und das Herz bleibt stehen. Es ist eigentlich ein barmherziger Tod. Wer hat sie gefunden? Ja, also meine Frau hat sie zuerst gesehen und hat sie dann in den Arm genommen und hat natürlich war unter Schock. Und ich habe dann eigentlich nur meine Tochter gesehen in den Arm meiner Frau und habe dann ihre Hand gegriffen, die natürlich sehr kalt war. Mhm. Ja, und dann ist das Ganze ja, das ganze Prozedere, was dazugehört, mit Notarzt und Polizei und Bestatter und so weiter, alles vonstatten ist in dieser Nacht, im September. Das tut mir wahnsinnig leid, Frank. Das ist ja für eure Familie auch ein unaussprechliches Drama. Ja, das ist gerade erst passiert, es ist September, gerade ein paar Wochen her, nicht lange her. Ja, klar, es ist wirklich... Wie geht es dir und euch denn im Moment? Ja, ich glaube, wir drehen uns im Kreis, wir befinden uns in so einem Hamsterrad. Und das ist ein wirklich sehr, sehr, sehr, sehr komplizierter Zustand. Das glaube ich. Also und wir uns immer mit dir wirklich, wirklich intensiv auseinandergesetzt haben. Frank, ich muss kurz mal was sagen. Ich werde natürlich jetzt dir nicht gerecht in ein paar Sekunden, die wir noch haben. Ja. Die Sendung ist ja jetzt gleich vorbei. Ich bitte dich aufzulegen und wir werden dich gleich nach der Sendung wieder anrufen. Ja, okay. Ja, bis gleich. Also mein eigentlicher... Frank, ich muss okay, rausgehen, weil die Sendung vorbei ist. Bis gleich, tschüss. Bis dann. In der Technik mit Patricia Unger und wir sind morgen wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen, dann wieder mit einer freien Themennacht und ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Bis morgen, tschüss.